Okay, today it's question and answer. Okay, heute sind Fragen und Antworten. What do you like so much? Was ihr so sehr mögt. Schauen wir mal, was es für Fragen gibt. Ich habe sie noch gar nicht angeschaut. Ich denke, die meisten Fragen sind eigentlich für Debbie. Ich denke einfach so. Ich habe sie einfach kurz angeschaut. Okay, fangen wir an. Wir sind über 100 Leute. Hola, meus lindos. O que fazer com um? I don't know how to answer this question. Ich weiß nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Yeah, you have to make sure, guys, you write the question complete. Leute, ihr müsst darauf achten, dass ihr die Frage vollständig schreibt. A pergunta inteira. Acontece muito de não dar a pergunta inteira. I think this is a question that is for everybody. Ich denke, das ist eine Frage für alle. Ich versuche immer, so viele Fragen wie möglich zu beantworten. Aber wir priorisieren Fragen, die allen nutzen. Wie kann ich nicht von Negativität und Verurteilung beeinträchtigt werden? Ich bin sehr traurig und besorgt. How can I not be affected by negativity and judgmentalism? I feel very sad and very worried. So, what's the other word for angustiada? Hello. Okay. Yeah, I feel very sad and very worried. Okay, sweetie, would you like to answer? Liebling, möchtest du antworten? Okay, let me know when you answer. Okay, sag mir einfach, wenn du antworten willst. Schau, das ist ganz einfach. I understand that we are very deeply affected when other people judge us and when other people criticize us. Ich verstehe, dass wir sehr davon beeinflusst werden, wenn uns andere Menschen verurteilen und kritisieren. But it actually doesn't have anything to do with the criticism of others. Aber das hat in Wirklichkeit nichts mit der Kritik von anderen zu tun. Actually has to do with your own security and identity. Es hat tatsächlich mit deiner eigenen Sicherheit und Identität zu tun. If you know that you are loved and accepted by Jesus and not judged and criticized. Wenn du weißt, dass du von Jesus geliebt und angenommen bist und nicht verurteilt und kritisiert wirst, then what other people say about you and do to you doesn't bother you anymore. Dann wird es dir nichts mehr ausmachen, was andere sagen und tun. So that's the first thing. Das ist das Erste. You have to have all of your security and your emotional needs met by God. Du musst all deine Sicherheit und deine emotionalen Bedürfnisse von Gott stillen lassen. Secondly, and this has really helped me personally. Zweitens, und das hat mir persönlich wirklich geholfen. Once you understand, wenn du erst einmal verstehst, when other people are negative and judgmental, they have a problem, you don't. Dass Personen, die negativ und verurteilend sind, selbst ein Problem haben, nicht du. You only have a problem if you are affected by it. Du hast nur dann ein Problem, wenn du davon beeinträchtigt wirst. If you are not affected by it, in your heart say, poor people, they have a serious problem. Aber wenn du nicht davon beeinträchtigt wirst, kann dein Herz sagen, die armen Leute, sie haben ein ernsthaftes Problem. Lord, please let them experience your love and your kindness and your grace and goodness. Herr, bitte lass sie deine Liebe und Freundlichkeit und Güte und Gnade erleben. Then you will not be affected. Dann wirst du nicht davon beeinflusst. That's the only way I know how to handle it. Das ist der einzige Weg, den ich kenne, wie man damit umgehen kann. Ich möchte mich von einer bestimmten Denomination distanzieren, aber ich habe eine gute Beziehung zum Pastor. Wie gehe ich damit um? Das ist eine gute Frage, die sich heutzutage viele Menschen stellen. I want to distance myself, I want to disconnect myself from a denomination, but I have a good relationship with the pastor. So how do you handle that? Como você lida com isso? Well, look at me. Also schau. Church is relationship. Gemeinde sind Beziehungen. If you are not part of the denomination and the pastor doesn't have a friendship anymore with you. Wenn du kein Teil einer Denomination bist und der Pastor dann keine Freundschaft mit dir mehr hat. When you leave the denomination. Wenn du die Denomination verlässt. Then you never really had a sincere relationship anyhow. Dann hatte er sowieso keine ernsthafte Beziehung mit dir. Then your relationship was very simply a kind of work relationship. Dann war deine Beziehung einfach nur eine Art Arbeitsbeziehung. aquele relacionamento era só um relacionamento de trabalho, basicamente. People, learn one thing. Leute, lernt eine Sache. You are free to make any choice, but you are not free to choose the consequences of your choice. Ihr seid frei, jede Entscheidung zu treffen, aber ihr seid nicht frei, die Konsequenzen eurer Entscheidung zu wählen. The only way you can have this good friendship with the pastor is to be part of the denomination. You have to stay. Wenn du diese gute Freundschaft mit dem Pastor nur haben kannst, wenn du Teil der Denomination bist, dann musst du bleiben. Du musst bleiben. You said you don't want to stay. Well, then don't stay. Aber du hast gesagt, du möchtest nicht bleiben. Tja, dann bleib nicht. You see, here is your problem. Siehst du, hier ist dein Problem. You want to make a decision without having the consequences. Du möchtest eine Entscheidung treffen, ohne die Konsequenz zu tragen. Life doesn't work like this. So funktioniert das Leben nicht. Every decision has consequences. If you don't like the consequences, don't make the decision. And if you make the decision, take the consequences. Jede Entscheidung hat Konsequenzen. Wenn du die Konsequenzen nicht magst, dann triff die Entscheidung nicht. Und wenn du die Entscheidung triffst, dann trage die Konsequenzen. Consequences, vai lá e tome, senão não tome, ué. Have I heard about a community Jesus image? Isn't that Benny Hinn's son-in-law? Yeah. Hast du von einer Gemeinschaft namens Jesus Image gehört? Ist das nicht Benny Hinn's Schwiegersohn? I've heard about it. Ja, ich habe davon gehört. You didn't read the question in English. You did? Yes, I did. I didn't hear it. He said it in English first. I said it in English. Have you heard of a community called Jesus Image? Mm-hmm. That's the question. I didn't hear the question. So yes, I've heard about it, and I heard the founder of that that community preach, and I liked what he said, but I don't know the community. Und ich habe den Gründer der Gemeinschaft bereits predigen hören, und ich mochte, was er sagte, aber ich kenne die Gemeinschaft nicht. So I really don't know anything. Ich habe noch nie davon gehört. Okay, ich habe den Mann mit dem Namen assoziiert. Habe ich den Mann schon predigen gehört? Ja, er war bei The Sand und dann predigte er in Santa Monica in der Deus Church in einem großen Auditorium. Okay, wir mögen den Mann alle, jeder von uns. Aber ich kenne die tatsächliche Gemeinschaft nicht. Okay, look, this is a question that everybody needs to understand. Schaut, das ist eine Frage, die jeder verstehen muss. It's written in English. Sie ist auf Englisch geschrieben. What I have to do to receive a miracle? Happens the miracle even if my faith is not enough? Yeah, it's probably putting Google Translate. It's a person who doesn't speak English, but tries to speak English. But very nice, good job. Was muss ich tun, um ein Wunder zu erhalten? Passiert das Wunder auch, wenn mein Glaube nicht groß genug ist? Ja, das ist wahrscheinlich in Google Translate eingegeben worden und die Person spricht kein Englisch. Aber sie hat versucht, Englisch zu sprechen, aber sehr schön. Guter Job. Pode acontecer, mesmo que a minha fé não é suficiente. So basically, this guy is saying, what do I have to do to receive a miracle? If my faith isn't strong enough, can the miracle still happen? Dieser Mann sagt im Grunde genommen, was muss ich tun, um ein Wunder zu erhalten, wenn mein Glaube nicht stark genug ist? Kann das Wunder trotzdem passieren? Das ist die Frage. Die Antwort ist ja und nein. Es ist ganz einfach. Denn jedes Wunder, das du erhältst, geschieht durch Glauben. So if there is no faith, there is no miracle. Wenn es also keinen Glauben gibt, gibt es kein Wunder. It's quite simple. Das ist ganz einfach. So somebody has to have faith. Jemand muss also Glauben haben. Sometimes God is so kind and so amazing that he uses the gift of faith for somebody else to give you your miracle. Doch manchmal ist Gott so liebevoll und so fantastisch, dass er die Gabe des Glaubens von einem anderen benutzt, um dir dein Wunder zu geben. But the problem is we depend on the guy who walks by faith and don't want to live by faith ourselves. Aber das Problem ist, dass wir von dem Mann abhängig sind, der im Glauben wandelt, weil wir nicht selbst im Glauben leben wollen. So what do we do? Was machen wir dann? We run after the person with faith to get our miracle. Wir rennen der Person mit dem Glauben hinterher, um unser Wunder zu bekommen. What happens? Was passiert dann? Well, sometimes because of a manifestation of the Spirit. Wegen einer Manifestation durch den Geist oder wie die Leute es nennen, einer Gabe des Glaubens, or a gift of miracles or a gift of healing, beziehungsweise einer Gabe der Wundertaten oder der Heilung, these miracles actually happen. Geschehen manchmal tatsächlich Wunder. But it's not the normal Christian life. Aber es ist nicht das normale christliche Leben. The more normal Christian life is like this. Das normale christliche Leben sieht so aus. By faith and by faith you get whatever you need. Du lebst im Glauben und im Glauben erhältst du alles, was du brauchst. Dies ist das normale christliche Leben. Aber wenn du aktiven Unglauben in deinem Herzen hast, kann dir nicht einmal der größte Mann des Glaubens dein Wunder geben. because not even Jesus could do miracles in Nazareth because of their unbelief. Denn nicht einmal Jesus konnte Wunder in Nazareth tun wegen ihres Unglaubens. So my advice to you is, mein Rat für dich ist also, don't depend on the faith of other people. Learn to develop a life of faith. No. Mach dich nicht abhängig vom Glauben von anderen Menschen. Lerne ein Leben des Glaubens zu entwickeln. One time I got the scriptures from the end of Judges chapter 2 and the beginning of Judges chapter 3. Einmal erhielt ich die Bibelstelle vom Ende von Richter 2 bis zum Anfang von Richter 3. Where it's talking about God left the enemy in the land to teach his children who didn't know about war. How to fight. Dort steht, dass Gott den Feind im Land ließ, um seinen Kindern, die nichts vom Krieg wussten, beizubringen, wie man kämpft. Und a lot of times we have situations so we can learn how to fight the good fight of faith. Und oft kommen wir in Situationen, in denen wir lernen können, wie wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. A lutar o bom combate da fé. And a lot of times that is not running to somebody else, but seeking God for ourselves. Und oft sollen wir dadurch lernen, nicht zu jemand anderem zu rennen, sondern Gott selbst zu suchen. So as to buscar a Deus sozinhos. A lot of times it's mainly just to teach us to stand on our own two feet and stop being dependent on all those around us. Und oft geht es vor allem darum, dass wir auf unseren eigenen zwei Beinen stehen und aufhören, von all den anderen um uns herum abhängig zu sein. Nossos próprios pés, não dependendo das pessoas ao nosso redor. So that's just like one answer. Und das ist einfach nur eine Antwort. Você vê isso também. Yeah, you know what's really strange to me? Weißt du, was wirklich seltsam für mich ist? We're always trying to find a shortcut to a life of faith. Wir versuchen immer eine Abkürzung für ein Leben des Glaubens zu finden. So what happens? Was passiert dadurch? We never mature, we never grow. Wir werden nie reif, wir wachsen nie. And the worst thing is in the crisis we have not developed the faith that we need to survive. Und das Schlimmste ist, in der Krise haben wir nicht den Glauben entwickelt, um zu überleben. People, this world is going to go so dark. Learn to live trusting God. Leute, diese Welt wird so dunkel werden. Lernt, Gott in eurem Leben zu vertrauen. Now is your chance to learn to live by faith. Jetzt ist deine Chance zu lernen, aus Glauben zu leben. Look, this is a question that many people have. Schau, das ist eine Frage, die viele Menschen haben. Hi Zita, thank you. Hallo Zita, danke. We miss you. One day I'm gonna move into your house for 20 days. Wir vermissen dich. Eines Tages werden wir für 20 Tage ganz in dein Haus ziehen. Einfach um in eurer Nähe zu sein. Look at this question. This is a good question that a lot of people have. Schau diese Frage an. Es ist eine gute Frage, die viele Menschen haben und ich denke, es ist wichtig, sie zu beantworten. Wie können wir unsere wahre Identität in unserem Herzen verankern? How can we put or install the true, our true identity in our heart? Shall I start or would you like to start, baby? Soll ich anfangen oder möchtest du anfangen? Fang du an. Okay, ich fange an. First of all, I'm very, very glad that you understand that you have to fix something in your heart. Schau, zuerst einmal, ich bin wirklich, wirklich froh, dass du verstanden hast, dass du etwas in deinem Herzen beheben musst. Because at least you know where the problem is. Zumindest weißt du, wo das Problem besteht. So I think before you can actually install or put or write a message of true identity in your heart. Deshalb denke ich, bevor du tatsächlich eine Botschaft über deine wahre Identität in dein Herz hineinlegen oder schreiben oder dort verankern kannst, musst du die falsche Botschaft entfernen. In my heart meditations I teach this. In meinen Herzmeditationen lehre ich das. Bible says, put off the old man, put on the new man. Die Bibel sagt, legt ab den alten Menschen und zieht den neuen Menschen an. So we're trying to put the new identity in our hearts, but we don't let go of the old identity. Wir versuchen also die neue Identität in unser Herz zu legen, aber wir lassen die alte Identität nicht los. Think about it. Stell dir das vor. Paul says something very powerful in Galatians 2:20. Paulus sagt etwas sehr Kraftvolles in Galater 2, Vers 20. I have been crucified with Christ. Ich bin mit Christus gekreuzigt. It is no longer I that live. Und nun lebe nicht mehr ich. Christ who lives in me. Sondern Christus lebt in mir. Then he says, the life that I now live in the flesh. Dann sagt er, das Leben, das ich jetzt im Fleisch lebe, I live by faith. Lebe ich im Glauben. Son of God loved me and gave himself for me. In den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Bevor du also in deiner wahren Identität leben kannst, musst du in deiner falschen Identität sterben. Ansonsten funktioniert das nie. So where do we have our identity? Worin haben wir unsere Identität? In our achievement. In unsere Leistungen. In what we've done in life. In dem, was wir im Leben getan haben. How much money we have accumulated. Darin, wie viel Geld wir angehäuft haben. What people say, the reputation we built. In dem, was Menschen sagen oder in der Reputation, die wir aufgebaut haben. In our ministry that we've built. In unserem Dienst, den wir aufgebaut haben. Most people have their identity in what they do and not in who they are. Die meisten Menschen haben ihre Identität in dem, was sie tun und nicht in dem, wer sie sind. Be very honest and say, where do I get my sense of who I am from? Du musst also sehr ehrlich sein und dich fragen, woher bekomme ich mein Empfinden darüber, wer ich bin? Ask the Holy Spirit. Frage den Heiligen Geist. And you will see that most people's identity is directly connected to doing and not to be. Und du wirst sehen, dass dies bei den meisten Menschen direkt mit Tun und nicht mit Sein verknüpft ist. So you have to let go of it. Du musst das loslassen. You have to say, I will die to this. No longer will I try to have my identity from anything I do. Du musst sagen, ich werde dem sterben. Ich werde nicht länger meine Identität aus irgendetwas ziehen, was ich tue. Then you can put the real identity on your heart. Dann kannst du die wahre Identität auf dein Herz schreiben. Where is your new identity? In was ist deine neue Identität? Nothing that you do, but in who you are. In nichts, was du tust, sondern darin, wer du bist. But careful. Aber Vorsicht. Only in who you are in Jesus Christ, not in who you are in yourself. Nur in dem, wer du in Jesus Christus bist, nicht wer du in dir selbst bist. God put you inside of Jesus and that's your identity. Gott hat dich in Jesus hineingelegt und das ist deine Identität. If you know that in Jesus you're loved, in Jesus you're accepted, in Jesus you're embraced. Wenn du weißt, dass du in Jesus geliebt, angenommen und umarmt bist. Amado, abraçado. In Jesus you're unconditionally accepted. In Jesus bist du bedingungslos akzeptiert. Now your identity is not anymore in you, it's in Jesus. Nun ist deine Identität nicht länger in dir, sie ist in Jesus. Do that, you have to find out what the Bible says, what you have in Christ and who you are in Christ. Und um das wirklich tun zu können, musst du herausfinden, was die Bibel sagt, wer du in Christus bist und was du in Christus hast. And then you meditate about this. Und dann meditierst du darüber. You create images in your heart and see yourself and mix it with emotions who you are in Jesus alone. Du erzeugst Bilder in deinem Herzen und verbindest sie mit Emotionen davon, wer du in Jesus alleine bist. No, okay, she's fine. Okay. Look at this question. Schau dir diese Frage an. Wie kann ich meinem Mann helfen, den Heiligen Geist zu verstehen? How can I help my husband to understand about the Holy Spirit? Well, first of all, I don't know your husband. It's very hard to answer. Tja, zuerst einmal kenne ich deinen Ehemann nicht und es ist sehr schwer, das zu beantworten. The important question is, what does your husband really want to understand and learn? Die erste wichtige Frage ist, was möchte dein Ehemann tatsächlich verstehen und lernen? If he doesn't truly deeply desire to grow in the understanding of the Holy Spirit, I'm sorry, but there's nothing you can do. Wenn er sich nicht wirklich und tief danach sehnt, in seinem Verständnis über den Heiligen Geist zu wachsen, tut es mir leid, aber dann kannst du gar nichts tun. You have to let him go. Du musst ihn loslassen. And if he really deeply desires, und wenn er sich wirklich ernsthaft danach sehnt, you go to the best teacher about the Holy Spirit, which is the Holy Spirit. Und dann gehst du zum besten Lehrer über den Heiligen Geist, und das ist der Heilige Geist. O próprio Espírito Santo. And you say to him, please teach me how to really understand you. Und du sagst zu ihm, bitte lehre mich, wie ich dich wirklich verstehen kann. And then you begin to take the Bible and study everything you can find about the Holy Spirit. Und dann nimmst du die Bibel und fängst an, alles über den Heiligen Geist zu studieren, was du finden kannst. Read every book you can find about the Holy Spirit. Lies jedes Buch, was du über den Heiligen Geist finden kannst. If you're hungry, you will find food. If you're lazy, you will not find food. Wenn du hungrig bist, wirst du Nahrung finden. Wenn du faul bist, wirst du keine Nahrung finden. So it depends on the hunger of your husband. Es hängt also vom Hunger deines Mannes ab. Doesn't depend on your desire, it depends on his desire. Es hängt nicht von deiner Sehnsucht ab, es hängt von seiner Sehnsucht ab. All right, look at this one. Okay, schau dir diese an. Sag mehr darüber, dass man die emotionalen Schulden von anderen bezahlen muss. Ich bin verwirrt deswegen. Ich habe viele Menschen verwirrt, als ich das in mein Herzbuch geschrieben habe. Speak more about paying the emotional debts of the others. I'm confused about this. That's a question. It says already. Yes. So, look. So. No, Oli. People don't understand it because, I don't know, maybe I didn't express myself clear or maybe nobody ever talked about it. Menschen verstehen das nicht, weil ich mich vielleicht nicht klar ausgedrückt habe oder weil bisher einfach niemand darüber gesprochen hat. So in our house there are a lot of people. In unserem Haus sind viele Leute. At this moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tonight 8, somebody else will move in. Zurzeit sind es 7, heute Abend 8, weil noch jemand einzieht. So, we all have emotional debt. So, wir haben alle emotionale Schulden. All. Wir alle. What's an emotional debt? Was ist eine emotionale Schuld? Emotional. An emotional debt is that in your emotions you are not whole, you are not 100% like Jesus is. Eine emotionale Schuld bedeutet, dass deine Emotionen nicht vollkommen sind. Du bist nicht hundertprozentig wie Jesus. Sendo plenamente como Jesus. You carry wounds from your past. Du besitzt Wunden aus deiner Vergangenheit. Wounds, pain. Você carrega feridas do seu passado. And they have not yet been healed. Und sie sind noch nicht geheilt. Ainda não foram curadas. I give you a very practical example. Ich gebe dir ein ganz praktisches Beispiel. Let's imagine that one of Debbie's parents, stell dir vor, dass einer von Debbies Eltern, um dos pais da Debbie, have always criticized her when she did a certain thing. Sie ständig kritisiert hat, wenn sie eine bestimmte Sache getan hat. And she carries this wound in her heart. Und sie trägt diese Wunde in ihrem Herzen. So now she has an emotional debt. Nun hat sie eine emotionale Schuld. No. So her and me get married. Nun heiraten sie und ich. And she does the same thing. Und sie macht dasselbe. No matter what I say, no matter how I look at her, she will always believe in her heart that I am also now criticizing her for that. Egal was ich sage, egal wie ich sie anschaue, sie wird immer in ihrem Herzen glauben, dass ich sie nun ebenfalls deswegen kritisiere. Wenn ich ihr eine sehr ernsthafte Frage stellen würde, Liebling, warum willst du das tun? Einfach nur, weil ich Informationen haben will. Wird ihr Herz es nicht so interpretieren. Ihr Herz wird das so interpretieren. Warum kritisiert er mich, wenn ich das tue? Das ist nur ein Beispiel. So what do I do? Was mache ich nun? I can fight with her. Ich kann mit ihr kämpfen. I can say, hey, I just ask a question. Why are you so touchy? Ich kann sagen, hey, ich habe doch nur eine Frage gestellt. Warum bist du so empfindlich? Or I can understand there is an emotional debt that has not been paid and I paid. Oder ich kann verstehen, dass es hier eine emotionale Schuld gibt, die noch nicht bezahlt wurde und ich bezahle sie. I love, I'm kind. Ich bin also nett und liebevoll. I'm not worried about her reaction towards me. Und mache mir keine Gedanken wegen ihrer Reaktion auf mich. I'm sorry, ask a question. Ich sage, tut mir leid, dass ich dir die Frage gestellt habe. So everybody in this world lives with emotional debt and unresolved emotions. Jeder in dieser Welt lebt mit emotionalen Schulden, mit ungelösten Gefühlen. The more we learn to walk intimate with Jesus, the more this debt will be paid. Je mehr wir lernen, in Intimität mit Jesus zu leben, desto mehr werden diese Schulden bezahlt. Because the more we become secure in Jesus, the more we let go of our past. Denn je sicherer wir in Jesus werden, desto mehr lassen wir unsere Vergangenheit los. The more we understand being new creations in Christ Jesus, desto besser verstehen wir, dass wir eine neue Schöpfung in Christus Jesus sind. We all come to a place where we have no more emotional debt. Deshalb sollten wir alle an einen Punkt kommen, an dem wir keine emotionalen Schulden mehr haben. Aber die Mehrheit der Menschen lebt mit emotionalen Schulden. Love pays the debt of the other. Liebe bezahlt die Schuld des anderen. Instead of saying, why do you react like this? Anstatt zu sagen, warum reagierst du denn so? You just love these people right through the process of their emotional debts being deleted. Liebst du diese Menschen einfach in dem Prozess, durch den ihre emotionalen Schulden ausgelöscht werden? I think now it's clear. Ich denke, jetzt müsste es klar sein. Möchtest du eine Frage auswählen? Nein. Okay, look at this question. Okay, dann schau dir diese Frage an. Wenn man zusammenlebt, ohne verheiratet zu sein, missfällt das Gott? Being married, does it displease God? It really depends. Das hängt davon ab. I live together with Daniel and I'm not married him and that doesn't displease God. Ich lebe mit Daniel zusammen und ich bin mit ihm nicht verheiratet und das missfällt Gott nicht. I also live together with Luciana and Gracie. They are women and that doesn't displease God. Ich lebe auch mit Luciana und Gracie zusammen. Sie sind Frauen und das missfällt Gott nicht. So my personal belief is. Deshalb glaube ich persönlich, that if a man and a woman live together without any sexual relationship whatsoever, that's no problem. Wenn ein Mann und eine Frau ohne irgendeine Art von sexueller Beziehung zusammenleben, das ist kein Problem. Das ist meine persönliche Meinung. Das Problem ist, if a male and a female love each other and live together, they're not going to be able to do that without sleep together. Wenn ein Mann und eine Frau einander lieben und zusammenleben, werden sie das nicht tun können, ohne miteinander zu schlafen. Not only does this displease God, it is sin. Und das missfällt Gott nicht nur, es ist Sünde. So, as a general statement, deshalb, und das ist eine generelle Aussage, sexual relationship belongs to marriage. Gehört eine sexuelle Beziehung in die Ehe. Restrito ao casamento. So, if you live together with a person and you're not married, it's wrong from a Christian and biblical point of view. Wenn du also mit einer Person zusammenlebst und nicht verheiratet bist, dann ist das aus christlicher und biblischer Sicht falsch. Und die Frage ist, why would you like to do that? That's a big question. Warum möchtest du das tun? Das ist die große Frage. Because the man doesn't want to marry me. Ah, weil der Mann mich nicht heiraten will. My next question is, why would you want to live with somebody who doesn't want to marry me? He would pack his bags and leave you any moment. Meine nächste Frage ist, warum möchtest du mit jemandem leben, der dich nicht heiraten will? Er könnte jeden Moment seine Koffer packen und dich verlassen. Marriage is a covenant. Ehe ist ein Bund. Covenant is a commitment to one another until death separates these people. Ein Bund ist eine Verpflichtung gegenüber einander, bis der Tod diese Personen trennt. This they have to ask Matthäus. Guys, ask Matthäus Coher this question. Leute, diese Frage müsst ihr Matthäus Coher stellen. Existiert ein Teil der Bibel, der vom Vatikan versteckt wird? Part of the Bible that has been hidden through the Vatican. I have no idea. I don't. Ich habe keine Ahnung. Ich verbringe meine Zeit nicht mit solchen Fragen. Tut mir leid. Wenn es versteckt ist, wie soll ich das wissen? Aber ich denke, Matthäus mag solche Dinge, denke ich. Wann werden die Personen, die für das EPS 2023 angenommen werden, darüber informiert? People have been approved for the EPS 2023 be informed. Daniel is the director of the EPS, so he has to answer this question. Daniel ist der Direktor des EPS, also muss er diese Frage beantworten. Soon. So. Bald. This is nothing to do with me. Das hat nichts mit mir zu tun. It's all him. Das ist nur er. I think people who are for the 8 weekends have already been informed, right? Yeah. And the intents will be informed soon, he says. Ich denke, die Personen, die bei den 8 Wochenenden dabei sind, wurden bereits informiert, oder? Ja. Just remember, somente se lembre, 2000 years ago Jesus said, behold, I'm coming soon, and he hasn't come yet. Jesus. Aber denkt daran, vor 2000 Jahren sagte Jesus, seht, ich komme bald, aber er ist noch nicht gekommen. Also wer weiß, was Daniel mit bald meint. Look, my dear friend from Brussels that I really like a lot. Schau, meine liebe Freundin aus Brüssel, die ich wirklich sehr mag. Wir kennen sie beide sehr gut. Sie ist sehr prophetisch und hat viele prophetische Worte über dich und mich. Ständig. She asked his question. Sie hat diese Frage. Gott hat alles neu gemacht. Können wir dann Schweinefleisch essen? So can we eat pork? Well, I hope we can, because if not, I'm a really terrible sinner. Tja, ich hoffe, das können wir, denn falls nicht, bin ich wirklich ein schrecklicher Sünder. Because I like pork way more than beef. Denn ich mag Schweinefleisch viel mehr als Rind. In fact, the New Testament says the opposite. In Wirklichkeit sagt das Neue Testament das Gegenteil. The New Testament says that we should not forbid people to eat things. Das Neue Testament sagt, wir sollen den Leuten nicht verbieten, bestimmte Dinge zu essen. For this religious reason. Aus diesen religiösen Gründen. Because these are only a shadow and we should not get involved in this. So eat whatever you want. Denn diese Dinge sind nur ein Schatten und wir sollen uns damit nicht befassen. Also iss, was immer du möchtest. Wow. Life without bacon is hard. Das Leben ist so groß in seinem Herzen. See, Debbie is loaded with wisdom today. Seht ihr, Debbie ist heute voll mit Weisheit. This is a question that I'm very sincere, but this I think Debbie has to answer. Dies ist eine Frage, die ich sehr ernst nehme, aber ich denke, dass Debbie sie beantworten sollte. Which one? This one here. Okay. Wenn man wegen einer Abtreibung, die man hatte, Buße tut, kann man dann Vergebung empfangen? But what's the question again? If I've repented for an abortion I've committed, can I receive forgiveness? Yes. Okay. Well, actually, yes. The harder part in, I think, of this question. Ja, tatsächlich, der schwierigere Teil bei dieser Frage ist, instead of receiving forgiveness from God, anstatt Vergebung von Gott zu erhalten, receiver o perdão de Deus, is being able to forgive yourself. In der Lage zu sein, dir selbst zu vergeben. I did have an abortion. Ich hatte eine Abtreibung. And I suffered for 3 years. from the feeling of having murdered my baby. Und ich litt 3 Jahre lang unter den Gefühlen, dass ich mein Baby umgebracht hatte. In my case, it was a cause of having to forgive somebody who told me I had to get the abortion. In meinem Fall musste ich eine Person vergeben, die mir gesagt hat, dass ich diese Abtreibung machen musste. But after I forgave that person, it was easier than to forgive myself. Doch nachdem ich dieser Person vergeben hatte, war es leichter, mir selbst zu vergeben. But when we know that God has forgiven sins, all the past, present and future. Aber wenn wir wissen, dass Gott alle Sünden vergeben hat, die vergangenen, aktuellen und zukünftigen. It's the sin of murder can be forgiven as well. Kann auch die Sünde des Mordes vergeben werden. There are murderers in prison who found Jesus. Es gibt Mörder, die im Gefängnis Jesus gefunden haben. So murderers of a baby can find forgiveness as well. Also können auch Mörder von Babys Vergebung erhalten. Like I said, it's going to be the harder part to forgive yourself. Aber wie gesagt, der schwerere Teil ist, dir selbst zu vergeben. Perdão que já foi nos dado é de se perdoar. But if God has forgiven us, then we really have to let go of the past and forgive ourselves. Aber wenn Gott uns vergeben hat, dann müssen wir auch selbst die Vergangenheit loslassen und uns selbst vergeben. I think what's important in this area. Ich denke, was in diesem Zusammenhang wichtig ist. Was ist important in this area? Is that you don't get God's forgiveness because you repent. Ist, dass du Gottes Vergebung nicht erhältst, weil du Buße tust. Und das ist sehr wichtig, dass du das verstehst. Buße ist ein wichtiger Teil. Aber Gott vergibt dir nicht, weil du irgendetwas tust. Gott vergibt dir, weil Jesus Christus die Strafe für deine Abtreibung getragen hat. So if you come to God and say, God, please forgive me for my abortion, God is not going to forgive you. Wenn du zu Gott kommst und sagst, Gott, vergib mir für meine Abtreibung, wird Gott dir nicht vergeben. People keep saying, well, just ask God for forgiveness. How can God forgive you if sin has to be punished? Somebody has to pay for it. Das sagen die Leute immer zu, bitte Gott einfach um Vergebung. Aber wie kann Gott Sünden vergeben? Sünde muss bestraft werden und jemand muss dafür bezahlen. Come to God in faith. Deshalb musst du zu Gott im Glauben kommen. Saying, God, I believe that Jesus was punished for my terrible sin of abortion. Und sagen, Gott, ich glaube, dass Jesus für meine schreckliche Sünde der Abtreibung bestraft worden ist. I confess the sin. Ich bekenne diese Sünde. And now I thank you that Jesus was punished and I can be forgiven. Und nun danke ich dir, dass Jesus bestraft wurde, damit mir vergeben werden kann. See, your forgiveness has nothing to do with what you do. It has everything to do with what Jesus did for you. Siehst du, deine Vergebung hat nichts damit zu tun, was du tust. Sie hat alles damit zu tun, was Jesus für dich getan hat. You have to be looking at Jesus and the cross. It's the only way to connect with God. Deshalb müssen wir auf Jesus und das Kreuz schauen. Das ist der einzige Weg, um uns mit Gott zu verbinden. Reinhard, are you going to a cancer hospital to pray for the sick? Reinhard, gehst du in eine Krebsklinik, um für die Kranken zu beten? Unfortunately, my agenda does not allow me to do that. Leider erlaubt mir mein Terminkalender nicht, das zu tun. There's so many people who say, can you go there? Can you go there? Can you pray for these people? It's an impossibility from the way the day only has 24 hours. Es gibt so viele Menschen, die sagen, kannst du hier hinkommen, kannst du dorthin kommen? Das ist eine Unmöglichkeit, weil der Tag einfach nur 24 Stunden hat. But you're trying to teach the people that they have the same Holy Spirit living in them and they can go and pray with Miles. Aber du versuchst den Menschen beizubringen, dass sie denselben Heiligen Geist haben, der in ihnen lebt und sie können dorthin gehen und mit den Leuten beten. Usually if God puts it on your heart, a certain situation on your heart. Normalerweise, wenn Gott eine bestimmte Situation auf dein Herz legt, eine Situation auf seinem Herzen, like the homeless people or the refugees or the homeless children, wie die Obdachlosen oder die Flüchtlinge oder die obdachlosen Kinder. Refugiados, pessoas que não têm uma casa. If it's something that's on your heart and it's bothering you, it's usually because God wants you to be the answer to that. Wenn das etwas ist, was auf deinem Herzen ist und dich berührt, dann ist das normalerweise, weil Gott möchte, dass du die Antwort dafür bist. How you can do it or what you should do. Deshalb solltest du vielleicht Gott fragen, wie du das machen kannst oder was du tun sollst. Unless you're the person who's in the hospital with cancer. Also, du bist die Person, die im Krankenhaus ist. Yeah. Then we'll send Debbie to you. Okay? Ja, und dann schicke ich Debbie zu dir. Together with Clayton. Zusammen mit Clayton. Guys, here's a question that I'm going to address but not answer. Leute, hier ist eine Frage, die ich anspreche, aber nicht beantworten werde. Is it okay to marry in church while waiting for a divorce process to finish? Ist es okay, in der Kirche zu heiraten, während man darauf wartet, dass der Scheidungsprozess durchgeht? Enquanto espero um processo de divórcio se concluir. I understand that you want an answer. Ich verstehe, dass du eine Antwort möchtest. But who am I to tell you what to do with your life? Aber wer bin ich, dass ich dir sagen soll, was du mit deinem Leben tun sollst? The answer I can show with the Bible says, but your personal life is your personal problem. Ich kann dir eine biblische Antwort geben und dir zeigen, was die Bibel sagt, aber dein persönliches Leben ist dein persönliches Problem. So you figure it out with the church, figure it out with the person you want to marry and get on with life. So thanks. Also kläre es mit der Gemeinde, kläre es mit der Person, die du heiraten möchtest und lebe dein Leben. E com a pessoa que você está se casando? This is a question that so many people are confused about. Das ist eine Frage zu einem Thema, das so viele Leute verwirrt. So, kann ich nehmen den Glauben anwenden, um mein eigenes Haus zu bauen? Can I use appropriating faith to build my own house? Well, the answer is very simple. Ja, die Antwort ist sehr einfach. It depends on your faith. Es hängt von deinem Glauben ab. Very simple. Das ist sehr einfach. If you have a true faith in your heart that this is what God has for you. Wenn du echten Glauben in deinem Herzen hast, dass Gott das für dich geplant hat, then you're going to build your house. Dann wirst du dein Haus bauen. But most people try to use what I teach about appropriate faith. Aber die meisten Menschen versuchen das, was ich übernehme, den Glauben lehre, to fulfill their own dreams and desires. Zu benutzen, um ihre eigenen Träume und Wünsche zu erfüllen. So if you do this, you're going to get into debt. Your life is in a mess. You're going to live with pressure in your family. That's not even worth it. Wenn du das tust, wirst du in Schulden hineinkommen. Dein Leben wird ein Chaos sein. Du wirst mit Druck in deiner Familie leben, der es gar nicht wert ist. Faith is never stress. Echter Herzensglauben ist niemals Stress. Appropriate faith is not what you can do, it's what Jesus already did. Nehmender Glaube ist nicht etwas, was du tun kannst. Es ist das, was Jesus bereits getan hat. You can never use appropriate faith for what you want. Never, never, never, never, never. Du kannst nehmenden Glauben nie für das benutzen, was du willst. Nie, nie, nie. You can only use appropriate faith for what Jesus told you clearly in the Bible what he did. Du kannst neben den Glauben ausschließlich für das benutzen, was dir Jesus klar in der Bibel gesagt hat, dass er getan hat. What he clearly said to you through his Holy Spirit. Oder was er klar durch seinen Heiligen Geist zu dir gesagt hat. The Holy Spirit said to you, wenn der Heilige Geist zu dir gesagt hat, hey, I have given you this house. Hey, ich habe dir dieses Haus gegeben. Not your dreams, your desires, your emotions. Nicht deine Träume, Wünsche oder Gefühle. Then you can appropriate it and your house will be built. Und dann kannst du das anwenden und dein Haus wird gebaut werden. Du kannst neben den Glauben nicht benutzen, um dein Leben so zu gestalten, wie du willst. Das lehrt die Bibel nicht. Okay. Anything, baby? That's a great question. I love it. Das ist eine großartige Frage. Ich liebe sie. Wie kann ich meinen Fokus auf den Himmel bzw. auf Drogen ausgerichtet haben, wenn so viele Dinge auf der Erde passieren? Focus on heaven or on high. If there's so many things happening on the earth. Well, look, my dear friend. Schau, mein lieber Freund. Why do you put so much focus on what's happening on the earth? Warum schaust du so sehr auf das, was auf der Erde geschieht? It is an impossibility to put the focus on the earth and on heaven. You can't do both things. Es ist unmöglich, deinen Fokus auf die Erde und auf den Himmel zu richten. Du kannst nicht beides tun. Kolosser 3 sagt dies. Since you have been raised with Christ. Weil ihr mit Christus auferweckt worden seid. Put your thoughts, put your heart on high, on heaven, and not on earth. Richte deine Gedanken und dein Herz auf das, was droben ist, auf den Himmel und nicht auf die Erde. So, the more you put your focus on earth, of course, you will be never able to focus on heaven. Je mehr du deinen Fokus auf die Erde richtest, wirst du selbstverständlich nie in der Lage sein, deinen Fokus auf den Himmel zu richten. Happening on the earth. Aber Reinhard, so viele Dinge passieren auf der Erde. They will always be happening. Sie werden immer passieren. Always. Immer zu. Don't pay attention. It's this simple. Achte nicht darauf. So einfach ist das. Turn off the television. Schalte den Fernseher aus. Turn off the social media that only focuses on things of this earth. Schalte die sozialen Medien aus, die sich nur auf die Dinge auf der Erde ausrichten. Especially at this time in Brazil, stop following anyone who says anything about politics and just turn them off. Besonders im Moment gerade in Brasilien, hör auf irgendeinen zu schauen, der irgendetwas über Politik sagt. Schalte sie einfach ab. Focus on what's happening on earth and then say, how, why can I not focus on heaven? Die Leute richten sich permanent auf das aus, was auf der Erde geschieht und sie sagen, wieso kann ich mich nicht auf den Himmel ausrichten? Disconnect and connect. Schalte ab und schalte an. So the Bible literally says, put your heart on heaven and not on earth. Now, die Bibel sagt wörtlich, richte dein Herz auf den Himmel aus und nicht auf die Erde. So I've decided that whatever is going on around me, I will not pay focus, neither will I pay attention. Deshalb habe ich beschlossen, egal was um mich geschieht, ich werde mich nicht darauf fokussieren und ich werde es nicht beachten. Morning, I was reading in my Bible. Heute Morgen habe ich in meiner Bibel gelesen. That's a beautiful verse from Proverbs chapter 10. Ein wunderschönen Vers aus Sprüche 10. In der Passion steht, those who love God have a firm anchor. Diejenigen, die Gott lieben, haben einen festen Anker. And even in a catastrophe, they're not easily shaken. Und selbst in der Katastrophe werden sie nicht leicht erschüttert. So, do you know what I did? Weißt du, was ich getan habe? More than 1 hour just thinking about this. Ich habe mehr als eine Stunde damit verbracht, einfach darüber nachzudenken. Wow, I love God. That's why catastrophes cannot affect me. Yay, Jesus. Wow, ich liebe Gott. Deshalb können mich Katastrophen nicht beeinträchtigen. Jawohl, Jesus. You are my anchor. Du bist mein Anker. So even if the whole sea is stormy, the anchor holds the ship. Yay, Jesus! Selbst wenn das Meer stürmisch ist, hält der Anker das Schiff. Yay, Jesus! There always has and there always will be a lot of stuff happening on this earth. It will never change. Es ist schon immer und es wird immer viel geschehen auf dieser Erde. Das wird sich nie ändern. So stop paying attention. Also hör auf, darauf zu achten. There's no way that you can listen all day long to the politicians, to the news, to people who tell you who to vote for. And then still pay attention to heaven. You can't do that. Es ist nicht möglich, dass du den ganzen Tag auf Politiker, Nachrichten, Menschen hörst, die dir sagen, wen du wählen sollst und dennoch auf den Himmel ausgerichtet bist. Das geht nicht. Versuch's durch. Okay. Oh yeah, look at this. Okay, schau dir das an. Was muss ich tun, um aus Gnade zu leben? What do I have to do to live by grace? Look, here's what the Bible says. Schau, das sagt die Bibel. In Epheser 2:8. By grace you have been saved through faith, not of yourself, it is the gift of God. Aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. So, three words. Also drei Worte. Grace, Gnade, faith, Glaube, and saved. Und gerettet. Saved includes healed, restored, prospered, provided. Gerettet beinhaltet Gehalt, wiederhergestellt, erfolgreich, versorgt. Nobody can live by grace unless he lives by faith. Niemand kann aus Gnade leben, wenn er nicht aus Glauben lebt. Grace is only active if you activate it by faith. Denn Gnade ist nur dann aktiv, wenn du sie durch Glauben aktivierst. So the biggest problem is that we don't understand what grace is. Das heißt, das größte Problem ist, dass wir nicht verstehen, was Gnade überhaupt ist. Grace is the divine favor. I've been saying this my whole life. But I still don't feel any favor in my life. Gnade ist die göttliche Gunst. Ich sage das schon mein Leben lang, aber ich spüre immer noch keine Gunst in meinem Leben. No, no, no. Nein, nein, nein. Grace is not divine undeserved favor. Gnade ist keine göttliche unverdiente Gunst. This is one aspect of grace, but this is not grace. Das ist ein Aspekt der Gnade, aber es ist nicht Gnade. A better definition is grace is the divine influence upon your heart that now manifests itself in your daily life. Eine bessere Definition ist, Gnade ist der göttliche Einfluss auf dein Herz, der sich nun in deinem täglichen Leben manifestiert. Manifesta no seu dia a dia. Or the divine ability to capacitate you to do things you could otherwise not do. Oder die göttliche Fähigkeit, die dich befähigt, Dinge zu tun, die du sonst nicht tun könntest. So what do you have to do to live like this? Und was musst du tun, um so zu leben? You have to believe that divine power is already inside of you. Du musst glauben, dass die göttliche Kraft bereits in dir ist. When you feel weak, you don't say, I am so weak. Wenn du dich schwach fühlst, sagst du nicht, ich bin so schwach. When you feel weak, you say, Jesus, I feel very weak, but I thank you so much, your power is in me. Yay. Wenn du dich schwach fühlst, sagst du, Jesus, ich fühle mich sehr schwach, aber ich danke dir so sehr, dass deine Kraft in mir ist. Yay. When you feel you cannot do a task, you say. Wenn du empfindest, dass du eine Aufgabe nicht tun kannst, sagst du, ich fühle mich unfähig. Aber das, was ich fühle, ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass ich fähig bin, alles zu tun durch Jesus Christus. Und durch Glauben wendest du alles an, was du durch Jesus Christus hast. Dann lebst du aus Gnade. Somebody saying thank you to Debbie. Look at that. Jemand sagt Danke zu Debbie. Schau mal. Ask if there will be another heart seminar this year. Und sie fragen, ob es dieses Jahr noch ein Herzseminar gibt. Only if Debbie does one. So, nur wenn Debbie eins macht. Machst du eins? No. Das ist dein Bereich. No. Nein, also wird dieses Jahr keines mehr sein. Ich habe keine Zeit mehr. Dieses Jahr, es ist ein bisschen spät, jetzt noch Dinge zu planen. Lieber Freund, wie kann ich aufhören, ein Egoist zu sein? How can I stop being a selfish person? I think that you answered that so well. Ich denke, dass du das so gut beantworten kannst. Warum? The problem of every single person goes back to self-centeredness. Weil du immer sagst, das Problem von jeder einzelnen Person auf Selbstzentriertheit zurückzuführen ist. Du hörst auf, eine egoistische Person zu sein. The answer is always doing the opposite of the problem. Die Antwort in der Bibel ist normalerweise immer das Gegenteil von deinem Problem zu tun. So if your problem is a selfishness, you have to start ask the Lord to help you and start practicing more generosity. Wenn dein Problem also Egoismus ist, dann bitte den Herrn dir zu helfen und fang an, mehr Großzügigkeit zu praktizieren. Jesus para melhorar e sair dessa posição de egoísmo e passar a ser alguém extremamente generoso. And start learning how to serve. Und fang an zu lernen, wie man dient. Você passe a aprender a como servir. The selfish people just want everything for themselves. They do everything by themselves, for themselves. Egoistische Menschen wollen alles für sich selbst und sie tun alles durch sich und für sich. So, the more you serve, the more you give. Also, je mehr du dienst und gibst, the more you will hit selfishness on the head with a hammer. Je mehr schlägst du dem Egoismus mit dem Hammer auf den Kopf. Very good. Sehr gut. And you know what else? Ein praktischer Schritt. Sag mal, was dich ajuda. Look. All day long you say this. Und schau, sag den ganzen Tag über. Life is not about me. Im Leben geht es nicht um mich. The Bible says, consider the other more important than yourself. Die Bibel sagt, achte den anderen höher als dich selbst. I've never in my life seen a happy, selfish person. Ich bin noch nie in meinem Leben einer glücklichen, egoistischen Person begegnet. Das existiert nicht. Selfishness is really messing you up. Deshalb musst du verstehen, dass dich Egoismus wirklich kaputt macht. Okay, we are coming to the end. Thank you, people, for supporting us with badges. You're very kind. Okay, wir kommen zum Schluss. Danke, Leute, dass ihr uns mit Badges unterstützt. Ihr seid sehr freundlich. So, look at this question. This is a really good question. Also schau auf diese Frage. Das ist eine wirklich gute Frage. Kannst du bitte den Bibelvers erklären? Er sagt, dass die Pforten der Hölle die Gemeinde nicht überwältigen werden. Can you explain better the Bible verse that says the gates of hell cannot prevail over hell? Over the church, sorry. So, look. Also schau. What are the gates of hell? That's the first question. Was sind die Pforten der Hölle? Das ist die erste Frage. You know, you always have to remember that Jesus spoke to a Jewish people, to a Jewish culture, and he was Jew. Außerdem musst du bedenken, dass Jesus mit Juden gesprochen hat in einer jüdischen Kultur und er war selbst Jude. We are trying to understand many things that have never spoken to our culture, and we try to understand it in our culture. Wir versuchen viele Dinge zu verstehen, die nie in unserer Kultur gesprochen wurden, und wir versuchen sie in unserer Kultur zu verstehen. In the Jewish towns, in the Jewish cities, in den jüdischen Städten, in the Hebrew cities, there were city walls, gab es Stadtmauern, Murallas in the cities, and in the city walls there were gates. Und in diesen Stadtmauern gab es Tore. And in the gates sat the elders of the city. Und in diesen Toren saßen die Ältesten der Stadt. That's where all the plans and decisions were made. Dort wurden alle Pläne und Entscheidungen gemacht. So when Jesus says the gates of hell cannot prevail against the church, als Jesus sagte, die Pforten der Hölle können die Gemeinde nicht überwältigen, he's saying every single plan that the devil and his demon are deciding against the church cannot have success. Sagt er damit, jeder einzelne Plan, den der Teufel und seine Dämonen gegen die Gemeinde schmieden, keinen Erfolg haben. So first of all, no matter what the devil plans and schemes, he will not win over the church. Zuerst einmal, egal was der Teufel plant oder ausheckt, er wird die Gemeinde nicht überwinden. Der Teufel wird nicht prevalecer contra a igreja. I have a question. Ich habe eine Frage. If a little virus could shut down the church for most part of a couple of years, wenn ein kleiner Virus die meisten Kirchen für ein paar Jahre schließen kann, in the whole world, in der ganzen Welt, we have to ask two questions. Dann müssen wir zwei Fragen stellen. Is the virus more powerful than the gates of hell, the plans of the devil himself? Ist der Virus stärker als die Pforten der Hölle, als die Pläne des Teufels selbst? Os planos do próprio diabo. If the virus is that powerful, wenn der Virus so mächtig ist, then we better all isolate ourselves for the rest of our lives, otherwise the world will be extinct. Dann isolieren wir uns lieber für den Rest unseres Lebens, denn der Rest der Welt wird aussterben. But if the virus is not more powerful than the hell, aber wenn der Virus nicht stärker als die ganze Hölle ist, then you know what's going to happen. So weißt du, was dann passiert? We have to come to the conclusion that the thing that shut down because of the virus is not the church. Wir müssen zu dem Schluss kommen, dass dieses Ding, das geschlossen wurde, nicht die Gemeinde ist. The thing that shut down because of the virus is not the church. Das Ding, das sich wegen dem Virus verschlossen hat, ist nicht die Gemeinde. Das ist verwirrend, was du sagst. Dann müssen wir zu dem Schluss kommen, dass das, was wegen dem Virus geschlossen wurde, nicht die Gemeinde sein kann. Denn die Gemeinde kann nicht einmal von der Hölle überwältigt werden. Deshalb glaube ich, dass die Pandemie uns gezeigt hat, dass viele von unseren sogenannten Kirchen gar nicht die Gemeinde sind. Es sind von Menschen organisierte Institutionen, die natürlich geschlossen werden können, sogar durch einen Virus. Aber wahre Gemeinde, das heißt die Herausgerufenen. Menschen, die aus dem System namens Welt herausgerufen und in das Reich Gottes hineingerufen wurden, können niemals überwältigt werden, nicht einmal durch die Hölle. Do you know what my experience is? Weißt du, was meine Erfahrung ist? The true church of Jesus Christ in the last 2 years has become much stronger. Diese wahre Gemeinde von Jesus Christus ist in den letzten 2 Jahren viel stärker geworden. Nos últimos 2 anos ficou bem mais forte. They've experienced incredible season of blessing and kindness and growth. Sie haben eine unbeschreibliche Zeit des Segens, der Freundlichkeit und des Wachstums erlebt. So the real church cannot be overcome no matter what the devil plans. Das heißt, die wahre Gemeinde kann nicht überwältigt werden, egal was der Teufel plant. Oh, this is a question that is very difficult, but my heart breaks, I'm going to answer it. Oh, dies ist eine wirklich schwierige Frage, aber mein Herz bricht, deshalb werde ich sie beantworten. Meine Ehe ist vorüber. Wie kann ich einen zerbrochenen Bund erneuern? My marriage is over. How can I restore a broken covenant? Look, my dear friend. Schau mal, lieber Freund. Let me tell you something. God cries about this situation. I'm so sure about this. Lass mich dir etwas sagen. Gott weint über diese Situation. Ich bin sicher. Deeply, deeply, deeply. Es schmerzt ihn zutiefst. But since I don't know your personal situation, I cannot counsel you. Aber da ich deine persönliche Situation nicht kenne, kann ich dich nicht beraten. I never do any marriage counseling unless I've listened to both partners, both sides of the story. Ich führe nie eine Eheberatung durch, wenn ich nicht beide Parteien gehört habe und beide Seiten der Geschichten kenne. Here is the bottom line that I need you to understand that everybody else. Doch hier ist, was du und jeder andere verstehen musst. A broken marriage can only be restored if both want it to be restored. Eine zerbrochene Ehe kann nur dann wiederhergestellt werden, wenn beide wollen, dass sie wiederhergestellt wird. Ex-husband or your husband, whatever. Wenn dein Ex-Mann oder Mann does not want the covenant restored, you have to let him go. Den Bund nicht wiederherstellen will, musst du ihn gehen lassen. I've known people who've been fasting and praying for 20 years and longer for the marriage to be restored, and their heart lives in a mess. Ich kenne Menschen, die seit 20 Jahren und länger fasten und beten und ihr Herz ist ein einziges Chaos. Why does God not answer those prayers and those fasting? Warum erhört Gott dieses Gebet und dieses Fasten nicht? Because God always respects the free choice of every human being in this world. Weil Gott den freien Willen jedes einzelnen Menschen auf dieser Welt respektiert. So if for whatever reason your marriage broke, I don't know. Aus welchem Grund deine Ehe zerbrochen ist, weiß ich nicht. If your husband chooses to be restored and you two find good marriage counseling. Wenn dein Ehemann sich entscheidet, dass sie wiederhergestellt werden soll und du ebenfalls, dann findet eine gute Eheberatung. But if your husband says, I don't want to live with you anymore, I have another woman, I'm out of here, let him go. Aber wenn dein Ehemann sagt, ich möchte nicht mehr mit dir leben, ich habe eine andere Frau, ich bin weg, dann lass ihn gehen. You're going to do yourself good. Du wirst dir selbst nichts Gutes tun. If you try to hold on to a person that doesn't want to live in covenant with you, you will mess up your heart so bad. Wenn du an einer Person festhältst, die nicht in einem Bund mit dir leben will, du wirst dein Herz so sehr durcheinander bringen. God does not do that. Gott macht das nicht. Look at Luke 15. Schau mal in Lukas 15. The prodigal son comes to the father and says, I want my stuff, I'm out of here. Der verlorene Sohn sagt zum Vater, ich möchte mein Erbe, ich bin weg. He broke a covenant. Er brach einen Bund. Father and son. Vater und Sohn. And the father was God. Und der Vater in dem Gleichnis war Gott. God in the parable. Nessa parábola o pai representava Deus. You know, in the story of the prodigal son, it was God and his children who wandered away. In der Geschichte vom verlorenen Sohn waren Gott und seine Kinder. Deus. So God never tries to manipulate him and control him. He said, no, stay here with me. No, please, really come in. No, don't go. Don't fight. Und Gott hat nie versucht, ihn zu manipulieren. Er sagte nie, nein, bleib hier bei mir, bitte. Wir haben einen Bund, geh nicht. Warte, por favor. He lets him go. Er lässt ihn gehen. And only when he chooses to come back and wants restoration, the Father is there. Und erst als er beschließt, zurückzukommen, weil er Wiederherstellung will, ist der Vater da. We must learn to live with open hands. Let everybody go. Control nobody. Wir müssen lernen, mit offenen Händen zu leben. Lass jeden gehen und kontrolliere niemand. I know this is painful for you. Ich weiß, das ist schmerzhaft für dich. It's going to be more painful trying to hold on to a man who doesn't want to live with you. Aber es wird noch schmerzhafter sein, wenn du versuchst, an einem Mann festzuhalten, der nicht mit dir leben will. Du wirst jeden Tag ein Messer in dein Herz stechen. Also wenn er Eheberatung aufsuchen möchte, gut, wenn er das nicht will, lass ihn gehen. Sei nicht bitter, sei nicht zornig. Lass ihn gehen. Let's do one more, and then we go. Machen wir noch eine, dann hören wir auf. Wow. Wow, diese Person sagt, wird Gott das Kostbarste von mir wegnehmen, wenn ich seinen Willen nicht tue? Jemand hat das über mir prophezeit. Uma pessoa profetizou isso. So, this person is saying, does God take the most precious thing away from me if I don't do his will? Somebody prophesied this to me. Listen. Hör zu. I feel tempted to say, stone the prophet. Ich bin versucht zu sagen, steinige den Propheten. Apedrejar esse profeta. It's like, don't open your heart to garbage like this. No. You know why not? Öffne dein Herz nicht für solchen Dreck. Weißt du warum nicht? Ja, por quê? Because you will always have what your heart believes. Denn du wirst immer das haben, was dein Herz glaubt. If your heart believes that if you don't do 100% the will of God, then God will take the most precious thing from you. Wenn dein Herz glaubt, dass Gott das Kostbarste von dir wegnimmt, wenn du nicht 100%ig seinen Willen tust, you're going to lose your most precious thing, even if it has nothing to do with God. Wirst du deine kostbarste Sache verlieren, obwohl es nichts mit Gott zu tun hat? Your heart belief creates your reality. Dein Herzensglauben erzeugt deine Wirklichkeit. So many things we blame on God have nothing, absolutely nothing to do with God. So viele Dinge, für die wir Gott verantwortlich machen, haben absolut nichts mit Gott zu tun. Our own heart belief. Sie kommen von unserem eigenen Herzensglauben. So immediately reject this prophetic word. Also weise dieses prophetische Wort sofort zurück. Stop living by fear. Close your heart to fear. Hör auf, aus Angst zu leben. Verschließe dein Herz vor Angst. Learn to understand how amazingly good and kind God is. He's not a murderer and a thief and a robber. Lerne, wie wahnsinnig gut und freundlich Gott ist. Er ist kein Mörder und Dieb und auch kein Räuber. Study more about the goodness of God. Studiere mehr über die Güte Gottes. And never again allow that person to speak into your life. Und erlaube dieser Person nie wieder in dein Leben zu sprechen. Falle na sua vida. Don't. Tu das nicht. You know, one of the big problems is we don't know our Bible because we don't read and study our Bible. Aber eines der großen Probleme ist, dass wir unsere Bibel nicht kennen, weil wir unsere Bibel nicht lesen und studieren. If you know your Bible well, you would immediately know that's garbage. Wenn du deine Bibel gut kennen würdest, wüsstest du sofort, das ist Müll. Was entschieden, essa profecia foi lixo. God has been revealed in Jesus Christ, and Jesus didn't go around doing that. Gott wurde in Jesus Christus offenbart und Jesus ging nicht umher und tat das. Oh, thank you. Also, nein, danke. Hier sind die Kriterien für Prophetie gut. Okay, leg los. Okay, here's what the Bible says. Okay, hier ist, was die Bibel sagt. 1 Corinthians chapter 14, verse 3. In 1. Korinther 14, 3. He who prophesies, wer prophezeit, he speaks edification, redet zur Erbauung, and he speaks encouragement and comfort. Zur Ermutigung und zur Tröstung. I know some Bible translate exhortation, but the Greek word means encouragement. Ich weiß, einige Bibelübersetzungen schreiben eigentlich Ermahnung, aber das griechische Wort bedeutet Ermutigung. So if the prophetic word doesn't edify you, encourage you, comfort you, it's not a prophetic word. Wenn das prophetische Wort dich nicht erbaut, ermutigt und tröstet, ist das kein prophetisches Wort. It could literally be inspired by the devil. Es könnte buchstäblich vom Teufel inspiriert sein. Und es könnten einfach religiöse Ideen sein, die manche Leute haben. Aber es ist nicht von Gott. Also weise es zurück. Thank you, people. Danke, Leute. We will see you tomorrow, Daniel and me. Wir sehen uns morgen, Daniel und ich. Unfortunately without Debbie. Leider ohne Debbie. We are thankful that once a week she's here with us. Aber wir sind dankbar, dass sie einmal in der Woche mit uns hier ist. So we shall see you tomorrow. Wir sehen uns morgen. Ciao, ciao. Tschüss.